Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Wunderbar, dann euch einen wunderschönen guten Abend zur Sitzung am 20.05.2013 der AG Technik. Ich bitte alle, die es noch nicht getan haben, sich ins Protokoll als anwesend einzutragen. Dasselbe gilt für die Gäste. Wir brauchen jetzt noch einer, der nachher bereit ist, das Protokoll ins Wiki zu kopieren. Jo. Wunderbar, das macht der Arndt. Und dann haben wir Ein- und Austritte, beziehungsweise in diesem Fall erstmal nur einen Eintritt, und zwar von XPEC. Willst du was dazu sagen? Ja, also der Björn, der wollte halt gerne vor allen Dingen die Wahlkampfzentrale in Düsseldorf ein bisschen mit unterstützen. Der ist in der Woche halt 3-4 Mal da und könnte dort auch vor Ort Support leisten. Um die Sache halt einfacher zu gestalten, will er halt auch jetzt in die AG Technik eintreten, hat mich gebeten, diesen Antrag für ihn jetzt hier zu stellen. Er wird aber leider wohl erst in einer Woche oder in zwei dann an der Sitzung hier auch teilnehmen können. Danke. Momentan macht, soweit ich weiß, Timmy die Hauptarbeit, oder? Ja, das ist richtig. Ist Timmy auch da? Ja, ich bin da. Magst du noch was dazu sagen? Inwiefern? Naja, wenn jetzt, ich meine, ohne ihm jetzt was Böses zu wollen, aber wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hättest, du kämpfst mit dieser Person überhaupt nicht zurecht, oder du sagst aber, eine Zusammenarbeit läuft bereits und es ist jetzt nur eine Formalie, würde das den Prozess in beide Richtungen extrem abkürzen? Ja, die Zusammenarbeit läuft schon bisher, das ist auch nur eine Formalie, dementsprechend, damit er Zugangsdaten für die Systeme bekommt. Deshalb, das spricht von meiner Seite aus überhaupt nichts gegen und ich freue mich auf eine Zusammenarbeit. Wunderprächtig. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Dem ist wohl nicht so. Dann kommen wir zur Abstimmung. Spricht irgendjemand dagegen? Enthält sich jemand ob der Aufnahme von XPEC? Dem ist beiden nicht der Fall. Damit wird er einstimmig zur Sitzung aufgenommen. Gibt es Leute, die uns verlassen wollen? Dem ist auch nicht so, und dann komme ich zu den Aufgaben der letzten Sitzung und ich übergebe das Wort an Arndt. Oh, kann gleich weitergehen. Außer, dass ich gerade für dich eine VM mache, nichts passiert. Merci. Ist der Lennart schon wieder da? Dem sieht nicht so aus. Dann Timmy, dein Part. Unter regulären Arbeiten gibt es nichts Neues. Okidoki. Storm Pirate ist taubstumm, der wird nichts mitkriegen. Dann bin ich dran, bei mir für euch als Information, der Vorstand, gerade in Person von Paki, hat... Jetzt aber. Ja, bis gleich dran. Hat gebeten um eine Auffrischung des Vorstandsportals und da ich damals den Hut dafür aufgesetzt habe, kümmere ich mich auch um die neue Version drum. Art ist gerade so nett und mir noch eben eine VM mit Minimals Sachen einzurichten, weil mein Proxmox-Passwort irgendwie nicht funktioniert. Und dann wird dort halt eben das neue System eingespielt, die neuen Themes eingespielt, geguckt, ob es geprüft und getestet. Und wenn da alles soweit rund läuft, wird dann da geswitcht und die alte kann gekillt werden. So, ich versuch's nochmal mit guten Abend. Guten Abend, Tim. Lennart, jetzt bist du dran. Bezüglich deiner Aufgaben aus der letzten Sitzung. Mal erstmal jetzt wieder reinfinden. Scheinbar gab es ein Problem mit dem frisch kompilierten Kernel, dass da das Audio-Modul noch nicht funktioniert. Da muss ich nochmal mir das anschauen in Ruhe. Jetzt habe ich einfach mal den alten gestartet. Gut, Lennart, möchtest du etwas zu deinen Aufgaben aus der letzten Sitzung sagen? Was steht da denn drin? Dokumentation, Proxmox, Group etc., Update von Proxmox. Nichts Neues. Okidoki, dann Alex, dein Part. Ja, also ich bin ja letzte Woche erst in die AG Technik eingetreten, habe jetzt mehr als Aufgabenbereiche halt den RT und das Kalendersystem. Das Kalendersystem Danke. Das macht einen blöd im Kopf. RT und Kalendersystem ans Bein gebunden. Das RT-Frontend kenne ich schon von beruflich, deswegen hatte ich jetzt nur eine Backend-Schulung mit dem Dustin, das habe ich am Freitag gemacht. Habe für das Wahlkampfteam da dementsprechend jetzt ein paar Queues eingerichtet und noch ein paar andere Sachen im RT gemacht. Und den Rest kann man, glaube ich, im Protokoll dann lesen. Okidoki. Gibt es hier irgendjemand, der sich benachteiligt fühlt, weil er nicht zu Wort gekommen ist bezüglich seiner Punkte? Dem ist nicht so. Dann kommen wir zum Bereich offene Tickets. So, wir haben momentan 4 offene Tickets, deren Betreff und Co. ich hier jetzt natürlich nicht sagen kann, weil unter anderem auch Gäste anwesend sind. Bei einem hat Alex schon geschrieben, dass er dran sieht. Wie sieht es mit den anderen 3 aus? Hat die irgendjemand von euch schon gelesen? Gut, dann würde ich sagen, dann würde ich euch bitten, da einmal kurz reinzugucken, sie gegebenenfalls zu übernehmen. Dann würde ich jetzt erstmal in der Sitzung weitermachen und gleich zu diesem Punkt nochmal zurückkommen. Gibt es dagegen Einwände? Dem ist wohl nicht so. Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit dem Punkt AG Technik NRW. Karteileichen, wer hat wo Zugang etc.? Und wie sieht's damit aus? Was ist da der aktuelle Stand? Also im RT haben wir das beim letzten Mal bereinigt und im Wiki auch. Und was noch bereinigt werden muss, ist wahrscheinlich Access. Und dann natürlich die VMs. Wer hat, ist das eine Aufgabe, die du übernehmen kannst, weil du, soweit ich weiß, auch überall auf alle Maschinen Zugriff hast, um sie gegebenenfalls rauszuschmeißen? Ja. Könnte ich dir diesen Aufgabenpunkt übertragen? Eine Sekunde, ich suche das gerade im Protokoll. Was muss ich da machen? Du musst halt von den Leuten, die nicht mehr in der AG Technik sind, die SSH-Keys einfach vom Server kicken. Ja, kein Problem. Supi, vielen lieben Dank. Dann steht als nächstes bei mir Berti. Tim, hast du was dazu sagen? Ich habe mit Solzken gesprochen und dementsprechend ist es angedacht, dass ich am Mittwoch die Rechner da endlich aufstelle und die Monitore. Ich hoffe, dass bis dahin auch dementsprechend die Rechnung vom Landesverband bezahlt wurde, weil die Zahlungsmoral in den letzten Aktionen sowas von schlecht war, dass man da schon von fast auf den Begriff der Vorkasse gehen kann. Eine kurze Anmerkung noch, die Mitglieder im Wiki ist jetzt aktuell, ja? Ja. Okay. Okay, Tim, brauchst du am Mittwoch Unterstützung in der Berti? Wenn jemand Interesse daran hat, ja gerne. Also ich habe momentan viel Freizeit und könnte mich dann irgendwann hier einfach in den Zug setzen und in die Berti fahren. Ich ebenfalls. Also ich würde mich gerne über Unterstützung freuen, ja. Gut, und dann genau, dann bräuchte ich nur in etwa eine Uhrzeit. Also ich bin ab 9.30 Uhr morgens da. Das ist doch mal ein Wort. Ich schaue mal, wie die Verbindungen sind. Aber da ich sonst ja auch immer 9.30 Uhr im Landtag bin, dürfte das ja kein Problem sein. Dann, wer sich also eingeladen fühlt, darf uns gerne in der Berti ab 9.30 Uhr am Mittwoch besuchen. Ich werde versuchen zu kommen. Supi, dann kann ich mir auch endlich mal die Berti angucken. Kurze Frage dazu. Bist du jetzt nur am Mittwoch da oder auch Dienstag und Donnerstag? Ich bin erstmal Mittwoch da und am Dienstag werde ich vorbeikommen und mit der Solzke noch einiges besprechen. Ah, okay, weil ich hatte halt gehört, dass du am Dienstag irgendwie dich um die Telefone kümmern wolltest und Mittwoch und Donnerstag. Ja, da werde ich noch ein paar Telefone aufstellen am Dienstag. Okay, weil ich hatte meinen Dienst halt auch so eingeteilt, dass ich dich da im Notfall unterstützen kann. Also jetzt momentan kommen da 2-3 Leute, dann brauchst du mich nicht unbedingt. Aber also solltest du Dienstag oder Donnerstag noch kommen, wäre es cool, wenn du mich irgendwie kurz informieren könntest. Also Dienstag werde ich, denke ich mal, gegen Mittag, Nachmittag da mal vorbeischauen und nur noch ein paar Telefone anschließen. Alles klar. Dann habe ich eine Kurzfrage dazu, Zivi. Machen wir damit im Prinzip auch gleich das Ticket bezüglich Tools? Das Ticket kann geschlossen werden, weil dieses Gespräch schon damals stattgefunden hat und da auf dem Software-Image alle Software-Komponenten installiert sind, die da angefordert wurden. Okay, dann schließe ich einfach eben das Ticket, dann haben wir nämlich schon mal eins weniger. Kann es sein, dass das Internet in der Berti zicken macht? Der Mitkrieger hat heute eine Mumble-Session aus der Berti versucht und ist alle paar Minuten rausgeflogen. Nee, ist mir nichts bekannt. Ach ja, noch gut. Ein anderer Punkt. Ich war am Freitag in der Berti und war da eigentlich fast permanent am Schreibtisch, und also neben dem Telefon, und Leute sind nachher auf mich zugekommen und gesagt, ich wäre nicht erreichbar gewesen. Also das Telefon hat wohl dann nicht geklingelt. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, in den Protokollen nachzugucken, woran das gelegen hat? Eventuell war wahrscheinlich irgendeine Leitung belegt. Das ist aktuell noch möglich. Aktuell ist noch keine Paketpriorisierung für SIP eingestellt. Das kommt jetzt halt noch alles die Woche. Okay. Das war halt alles übergangsweise. Aber generell, mit Problemen werden wir da eindeutig bald definitiv mehr Probleme haben, weil es ein VDSL-Anschluss ist und die Bandbreite teilweise extrem schwankt. Entschuldigung, wenn ich noch einen Punkt habe hierzu. Und zwar der Vermieter ist am Freitag auf mich zugekommen, und der hat ja das Büro neben dem Eckzimmer. Das wird er wohl jetzt an einen Freund weitervermieten, und der hat gefragt, ob wir ihm dort auch einen Zugang zum Netz geben könnten, auf irgendeine Art und Weise. Über unsere Internetleitung? Ja, genau, das war die Idee. Nee, also sorry, dass der KV Düsseldorf schon darüber die Leitung benutzt, das ist am Anfang auch schon nicht kommuniziert gewesen. Jetzt wurde mir auch mitgeteilt, sollte da irgendwann ein Verein, der Piratenpartei sehr nahe steht, das ist so irgendein Verein, der sich mit Kommunalpolitik beschäftigt, sollte der da auch noch sein Büro kriegen, werde ich das auch definitiv ablehnen. Die VDSL-Leitung ist einfach nicht dafür ausreichend. Also wir können nicht mit dieser einen Leitung für alle da Internet-Service-Provider spielen. Würde sich denn die Performance ändern, wenn da andere Leute ebenfalls sich eine DSL-Leitung dahin holen, oder ist das dann nicht dann das gleiche Problem, weil man ja doch sich die Bandbreite ja teilt mit den anderen? Nee, so direkt teilt man die ja nicht mit seinen Nachbarn, in Anführungszeichen. Das ist eigentlich nicht das Problem. Also wenn du dir einen zweiten VDSL-Anschluss holst, der wird definitiv die gleiche Leistung bringen. Es ist halt nur so, dass je nachdem, was bei der Telekom da schief läuft, ob es die VDSL-Leitung selber ist, die einen Einbruch hat, was ich von den Leitungswerten her nicht, nicht denke, dass es da an der VDSL-Leitung liegt, sondern eher am Telekom-Verteilernetz. Also dass da irgendwo ein starker Engpass auftritt, beziehungsweise eventuell sogar limitiert wird. Ich kann es schlecht sagen. Die Bandbreite schwankt teilweise, und wir müssen Dienste priorisieren. Also wenn sich da jetzt, sag ich mal, andere, die da einen Internetanschluss haben möchten, dass die sich da definitiv einen Anschluss holen, da spricht nichts gegen. Nur der ist dann komplett unabhängig von unserer Netzwerkinfrastruktur. Okay, gut, dann werde ich das dem Vermieter so mitteilen. Okay, gibt's sonst noch irgendetwas zum Thema Berti? Dem ist nicht, so zumindest nicht direkt, aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Lager. Wie sieht's da aus? Ja, und zwar habe ich am Mittwoch mit Carsten gesprochen. Momentan stand ja die Überlegung im Raum, dass wir das Lager in Kleinenbruch oder Korschenbruch, auf jeden Fall im Rheinkreis Neuss, bei Infosocke nehmen würden. Jetzt gibt es ja nun momentan die Probleme, dass Infosocke sich wohl etwas rausgezogen hat. Deswegen habe ich am Mittwoch mit Carsten da auch nochmal gesprochen, wie wir das machen mit dem Lagern der Landestechnik. Carsten hatte dann angeboten, in Mülheim, wo bereits das Lager von NRW ist, eine weitere Zelle von 4,5 Quadratmetern anzumieten. Die Kosten dafür sind etwa 120 Euro im Monat. Dafür sollten wir dann heute auch einen Beschluss fassen, ob wir daran interessiert sind, und dann halt auch einen Antrag beim Landesvorstand dafür stellen. Der Vorteil ist natürlich, Mülheim ist sehr zentral. Offensichtlich ist der Landesverband bereit, da die 120 Euro pro Monat zu bezahlen. Wir hätten dort einen Zugang zum Lager von 6 Uhr bis 23 Uhr an 7 Tagen in der Woche. Da hätten wir natürlich das Problem, dass wir gegebenenfalls nach einem Landesparteitag vielleicht nicht mehr reinkommen. Das müssen wir natürlich bedenken. weil da der Abbau meist ja schon bis 11, 12 Uhr geht. Da müssten wir dann schauen, wie wir das machen. Gleichzeitig kurze Frage direkt da mal okay. zu. Warum ist denn kein 24-7-Zugang möglich? Das weiß ich nicht, aber auf der Webseite von Schuaga, das wäre der das Unternehmen, wo wir das Lager mieten würden, steht halt 6 Uhr bis 23 Uhr. Gleichzeitig würde ich dann auch nochmal empfehlen, dass wir für die gesamte Technik noch ein paar ordentliche Kisten anschaffen, die man auch stapeln kann, damit wir endlich aus diesen Pappkartons, die dann irgendwo aufweichen und so weiter, mal endlich davon wegkommen. So war es, mein Alexander, glaube ich. Also für die Boxen wäre ich definitiv dafür. Die Kartons sind auf Dauer keine optimale Lösung. Über das Lager bin ich mir noch nicht wirklich sicher, ob es das wirklich die geeignete Lösung ist, weil ich finde es, wie es zum Beispiel im Bereich der Berti gelaufen ist, eigentlich eine Zumutung der Leute, die das Zeug ins Lager zurückschaffen, dass sie dann erst wirklich teilweise mitten in der Nacht wieder zurück sind. Und das Problem ist halt dementsprechend auch, sollte es wirklich so sein, dass die Sachen nicht wirklich 24/7 Zugriff auf Lager gewährt werden kann, dass die Sachen zwischenzeitlich irgendwo anders gelagert werden müssen, sei es in einem angemieteten Transporter, der eventuell Montagmorgen eigentlich wieder zurück sein müsste. Da würde ich gerne noch weitere Informationen haben, ob das wirklich so ist. Ich muss mal ganz kurz zur Tür. Pizzabote ist da. Ja, also ich finde, also für mich drehen wir uns hier im Prinzip wieder im Kreis über den letzten Diskussionen. Auch für mich ist das eine Sache, die ganz klar der Vorstand klären soll und muss. Ich finde, wir können dem Vorstand sagen, das und das brauchen wir ein Minimum an Platz. Das und das sind Grundvoraussetzungen, die wir haben. Ich sehe es nach wie vor nicht in unserer Aufgabe der AG Technik, die für die Infrastruktur des Landesverbands Nordrhein-Westfalen zuständig ist, sich auch noch Gedanken zu machen, wo jetzt gegebenenfalls zu welchem Preis ein Lager angemietet wird. Ich plädiere dafür, eine Rahmenbedingung festzumachen, um das an den Vorstand zu geben und den Vorstand bitten, eine Entscheidung zu treffen, die Sachen anzumieten und uns mitzuteilen, wann wir die Sachen einziehen können. Also sehe ich komplett anders, tut mir leid. Also ich glaube, dass wir schon sagen müssen, wo wir ein Lager haben wollen. Das Geld lassen wir mal völlig außen vor. Ich glaube, die 120 Euro werden den Landesverband auf keinen Fall umbringen oder in die Knie zwingen. Das sind einfach Kosten, die der Vorstand tragen muss, wenn er weiterhin Technik haben möchte und die auch pfleglich und seine Investitionen schützen möchte. Ich glaube, das ist auch gar nicht problematisch, dieses Geld da zu beantragen. Insofern würde ich sagen, können wir einfach mal geflissentlich ignorieren. Die Frage ist jetzt eher, wollen wir dieses Lager in Mülheim haben mit den Limitationen, die ich gerade gesagt hatte, 4,5 Quadratmeter und 6 bis 23 Uhr nur Zugang. Das müssen wir heute das stelle ich als Antrag, dass wir hier das abstimmen heute. Wir können das gerne noch weiter diskutieren. Und sollten wir das bejahen, dann wäre ich bereit, auch den Antrag für den Vorstand zu schreiben, dass wir dann auch quasi den Auftrag dazu geben, das anzumieten. Und noch ein Wort dazu. Ich hatte auch mit BPT mit Carsten darüber gesprochen. Der wünscht sich, dass wir das regeln. Wieder da. Vielleicht noch. Och, vielleicht noch ein Thema zu dem Lagerraum. Ich habe vor ein paar Wochen war ich dabei, als wir mal nach Lagerplatz gesucht haben. Also diese Begrenzung Self-Storage und dieses 24/7 ist schwer irgendwie anscheinend zu finden. Wir haben in Essen Lagerbox und Schurgard uns angeguckt, also in Essen nur. Das ist scheinbar so eine Standardbegrenzung, dass man nicht die ganze Zeit da rein kann. Und ich recherchiere gerade auch mal, ob es sowas eine Alternative gibt, aber mehr als da irgendwie eine Garage oder so, die man dann halt mietet, ist da wohl nicht drin. So ein Lagersystemhaus scheint da ein Problem mit 24 Stunden zu haben. Haben wir denn vielleicht mal angefragt, vielleicht ist es ja für ein oder zwei Tage im Jahr kein Problem, dass sie dann mal ein bisschen länger aufmachen, wenn man da entsprechend gewillt ist, das zu bezahlen. Also das haben wir jetzt nicht. Da müsste man mal anrufen, da die haben ja Öffnungszeiten, sind ja auf der Seite, die ich da verlinkt habe. Und könnte man bestimmt mal nachfragen. Also soweit ich weiß, ist ja sowieso alles elektronisch gesichert und da ist dann natürlich die Frage, wie die Schließanlage programmiert ist, ne? Dort sitzt immer einer, das ist das Problem. Nee, da sitzt nicht immer einer, nee. Aber vielleicht sollte man wirklich auf Zeiten, auf normale Zeiten umschwenken, dass man nicht da irgendwie nachts rumräumen muss, sondern wirklich eben sagt, dann treffen wir uns morgen früh und lagern ein. Okay, dann stelle ich jetzt hiermit einfach die Frage, gibt es zu diesem Punkt, zu dem Antrag vom Alex, noch irgendwelchen Klärungsbedarf, ja oder nein? 3, 2, ganz gut, dann ist dem nicht so. Dann würde ich einfach der Reihe nach bitten, dafür abzustimmen. Arndt? Dafür. Alex? Dafür. Ich enthalte mich. Fulleren? Ich enthalte mich. Lennart? Enthaltung. Timmy? Enthaltung. Habe ich jetzt noch einen übersehen? Ich darf da auch was dazu sagen, oder? Ich enthalte mich auch. Darum, mir sagte der Nick gerade, also wenn ich jetzt noch irgendjemanden vergessen habe, dann tut es mir leid, dann bitte jetzt, was willst du? Also, wie stimmst du ab? Ich enthalte mich. Gut, habe ich jetzt sonst noch irgendjemanden aus Versehen übersehen? Ich melde mich auch zu Wort. Ich enthalte mich aber auch. Gut, dann sind 2 dafür Stimmen und 2, 4, 6 Enthaltungen. Ich müsste jetzt einmal kurz in unserer selbstgegebene TOGO oder wie auch immer gucken, ist der jetzt angenommen oder abgelehnt? Also wenn eine Enthaltung ist, dann sollte das eigentlich euch egal sein, ob es ja oder nein ausgeht. Das ist dann sogar einstimmig angenommen dagegen. Eigentlich. Genau, es ist einstimmig angenommen. Gut, ich wollte lieber einmal mehr fragen als einmal zu wenig. Ja, dann würde ich dich bitten, Alex, einen entsprechenden Antrag an den LAFO zu formulieren und einzureichen. Ich möchte bitten, dem Antrag den Zusatz zu geben, dass wir ein Problem sehen mit der Einlagerung nach Veranstaltungen, weil das nach 23 Uhr sein kann, und darauf hinweisen, dass wir dann eventuell entweder den Transporter einen Tag länger mieten müssen, oder das Zeug irgendwo unversichert rumsteht, was irgendwie scheiße ist. Aber offensichtlich ist ja das Problem bei mehr oder weniger jedem Lager. Dann wäre es vielleicht doch einfach mal eine Art und Weise, einen Landesparteitag nicht bis 23 Uhr durchzuziehen. Plus eins. Weil du hast immer Leute, die noch abbauen müssen, da muss man halt einfach vorher machen. Aber wie gesagt, Alex, würdest du Einwurf von Fulleren mit aufnehmen? Ja, klar, mache ich. Ich finde es ja gut, mal 23 Uhr zu beginnen, aber das ist ein anderes Thema. Okay, dann weiter im Text. Hier steht jetzt auf der Tagesordnungspunkt Piraten-NRW-Domains. Was ist da der aktuelle Stand? Wer kann mich aufklären? Ich würde sagen, das, was in Zeile 93 steht, gilt immer noch. Entschuldigung, ich kam gerade, die Zeile kam hier sehr abgehackt an. 193. Ich würde gerne erst mal das Thema noch mal zu Ende führen. Was ist mit den Boxen? Also, ach so. Die Boxen, also wer will sich denn darum Gedanken machen, wie viele Boxen wir da anschaffen möchten? Und in welcher Größe? Prinzipiell würde ich sagen, das macht man am besten, wenn man weiß, welche Maße und, also wenn man noch mal bildlich vor Augen hat, am besten, wenn man da ist, zu gucken, was haben wir an Inventar da? Man weiß, wie viele Switche und Co. in einen Pappkarton passen. Das kann man abmessen und dann dementsprechend machen. Ich kann mir dafür auch gerne für Mittwoch, ich habe wie gesagt Zeit, den Hut aufsetzen und das einmal im Prinzip durchplanen, was wir da in etwa an Kartons brauchen, damit man es A tragen kann und B einigermaßen vernünftig verstauen. Okay, wenn du das Mittwoch machst, ich glaube Donnerstag hat der Vorstand wieder Sitzung, ich würde dann bereits den Antrag mit den Kisten vorbereiten dann auch. Und dann würden wir beide nur nochmal miteinander telefonieren. Du nennst mir die Menge, Größe und so weiter. Und wir machen dann ein Budget auf und dann besorgen wir die danach, falls der Vorstand zustimmt. Bitte die Menge aufrunden, weil da kommen sicher noch Zeugs dazu. Ja, klar. Wir machen einen großzügigen Aufschlag. Okay. War es das dann zum Thema Lager oder habe ich was übersehen? Nee, das wär's dann. Wunderbar, dann komme ich jetzt zu dem Punkt Piraten-NRW-Domains, der aber, wie Lennart gerade schon gesagt hat, aufgrund der mittlerweile nach unten gerutschten Zeile 195 vertagt wird, weil Ansgar nicht da ist. Dann würde ich diesen gesamten Punkt auch gerne übersprungen und einfach zum Bereich Backup kommen, wenn nichts dagegen spricht. Prinzipiell bitte ich bei Pets an, wenn jemand reinschreibt, mir oder ich, dann wenigstens in Klammern dazu zu schreiben, um welche Person es sich handelt. Sobald die Farbe nämlich rausgenommen worden ist, ist nicht ersichtlich, wer das geschrieben hat. Also ich habe das geschrieben und ich meinte damit aber ein allgemeines Administrator-Ich. Ah, okay. Gut, Fulrin, was ist da aktueller Stand? Hast du da eine Antwort bekommen? Gibt es da eine Lösung? Es ist stehen geblieben auf dem Informationsstand, dass es beim derzeitigen Konzept so ist, dass man nicht als Administrator einer Maschine einen Zugriff auf das Backup nur für seine Maschine hat. Und deshalb steht da unten drunter, das Backup-Konzept braucht nochmal eine Überarbeitung, wo man eben überlegt, ob das sein sollte oder ob man drauf verzichtet. Dann schreibt man aber bitte irgendwo hin, dass es eben nicht. Gut, dann ist meine Frage jetzt an dieser Stelle, weil wir momentan ja relativ gut ausgelastet sind, ist das ein Punkt, der Woche für Woche neu draufstehen soll oder wollen wir ihn einfach jetzt erstmal von der Liste runternehmen? Ja, lass uns mal drauf. Ich würde diese Woche gerne nochmal das ganze Ding genauer anschauen und werde nächste Woche draus dazu sagen. Wunderbar. Dann schreibe ich einfach dazu, dass Arndt sich diesbezüglich nochmal eben drum kümmert. Dann kann ich das gerne stehen lassen. Dann der nächste Punkt, Fax-Server. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt Backup zurückkommen. Entschuldigung, ja natürlich, Timmy. Und zwar ist das Thema Backup aktuell, ja, wir haben Backups. Das Problem ist halt nur, wie sieht's, wir haben kein Protokoll irgendwie darüber, wann ausgelagerte Backups erstellt werden. Werden die täglich erstellt, werden die wöchentlich erstellt? Es existiert gar kein Backup-Konzept in dem Sinne, wo man jetzt wirklich nachgucken könnte, welche Backups werden wann und wie gemacht. Wie sieht es im Disaster Recovery-Fall aus? Wie sieht das Konzept in der Hinsicht aus, wenn wir eventuell den ganzen Server wiederherstellen müssten? Genau, das soll bis nächste Woche geklärt sein. Okay, Arndt, hast du die Woche nochmal abends irgendwann Zeit? Ja. Gut, dann wäre es gut, wenn dass wir uns zu dritt mindestens erstmal zusammensetzen. Das ist der Lennart, das bist du und das bin ich. Genau, das ist schon erstmal erfassen noch jetzt die nächsten Tage und dann können wir uns nochmal zusammensetzen, was wir noch verbessern müssen an den Sachen. Also ich würde gerne ein Konzept auch erstellen, wo wir in einem anderen Rechenzentrum noch einen Server haben für unsere ausgelagerten Backups. Ja, gerne. Ja, kurze Frage dazu mit den ausgelagerten Backups. Es gab doch mal in der Marine IT die Überlegung, dass man sich gegenseitig die Backups quasi sichert. Habt ihr diese Idee mal weiterverfolgt? Also ich kann dir nur sagen, mittlerweile ist die Bundes-IT von dieser Idee abgerückt. Die Bundes-IT plant für Piraten, Landesverbände, Kreisverbände, was auch immer, Privatpersonen und Co. ein CDN-Netzwerk aufzubauen. Und jeder kann sich dann dort beteiligen. Die Geschichte mit Backup sich gegenseitig hin und her schieben ist zumindest laut Aussagen der Bundes-IT-Leute, die auf dem Bundesparteitag waren, erstmal gestorben. Okay. Steht doch mal im Kenntnisstand, dass es abgesagt wurde. Die Bundes-IT macht es jetzt so, die stellt sich in ein anderes Rechenzentrum beim gleichen Provider nochmal was hin. Für Sie oder jetzt für andere auch? Für sich. Okay, dann würde ich diesen Punkt gerne, bevor es in einer zu großen Bundes-IT-Diskussion auslagert, gerne schließen und mit dem nächsten Punkt Fax-Server. Ein Punkt noch. Vielleicht könnte man die Bundes-IT fragen, ob wir da dann ein externes Ding dazustellen können für uns. Das ist in Frankfurt. Möchtest du das wirklich? Warum nicht? Oder wo wolltest du denn hin? Also Frankfurt erreichst du schneller als Minden. Ehrlich gesagt wird mir schon eine Co-Location in Düsseldorf ausreichen. Die zum Beispiel 3-4 Kilometer vom Connector Park entfernt ist. Okay. Noch etwas zum Thema Backup? 3, 2, 1, okay. Nur mal ein bisschen, um die Stimmung hier aufzuheitern. Sollte wirklich eine Wasserstoffbombe auf Düsseldorf fallen, brauchen wir kein Backup mehr. Ich wusste es, dass das kommen würde. Ja, weil das war letztens auch, was ist, wenn Düsseldorf vom Erdboden verschwindet? Dann haben wir ganz andere Probleme. Dann genau. Hat Bielefeld. Okay, Fax-Server, Timmy, du sagtest, es ist nach wie vor vertagt. Fax-Server müssen wir eigentlich nochmal korrigieren. Und zwar, der Vorstand kennt gar nicht diesen Fax-Server. Also selbst der alte Vorstand kennt nicht diese Dienste, die da genutzt wurden. Hat, glaube ich, der Thorsten Schrammen früher gemacht. Ja. Ja, ich weiß nicht genau, was das für Dienste sind. Ist es auf jeden Fall in Zukunft geplant, nicht nur einen eigenen Fax-Server bereitzustellen, sondern auch eine Telefonanlage ins Rechenzentrum reinzustellen, also eine virtuelle PBX-Appliance. Da habe ich jetzt eine kurze Frage zu. Also der Fax-Server ist doch der Server, bei dem auch Mitgliedseinträge hingefaxt werden konnten und dann von Jörg bearbeitet worden. Wieso weiß der Vorstand davon nichts? Der alte Vorstand wusste von diesem Dienst nichts, Fax-Server. Die sagten irgendwie, da wird ein Faxgerät, der Thorsten Schramm sagte, es würde irgendwo ein Faxgerät stehen, etc. mit einer Nummer und so. Also wie gesagt, ich kenne keine Nummer zu, ich weiß nicht, was da für ein Dienst hintersteht, welche Nummer der hat, bei welchem Anbieter dieser Dienst gehostet ist. Ich habe keine Ahnung darüber. Aber es ist generell mal geplant, einen eigenen Fax-Server aufzusetzen, also dementsprechend eine virtuelle PBX. Also der offizielle Fax-Server des Landesverbandes. Steht das Ding nicht beim, wie heißt er jetzt, Daniel, beim DS-187? Hat der die Faxe nicht entgegengenommen und dann weitergeleitet? Nein, beim Thorsten Schramm. Der hat eine eigene Faxanlage und hat einfach diese Nummer mit draufgeschaltet und hat uns freigegeben. Das war damals der Deal. Ja, aber daran sieht man noch, wie wichtig Dokumentation ist, weil hat jemand Zugangsdaten auf diese Nummer, auf diesen Dienst etc.? Kennt jemand überhaupt, bei welchem Dienst das ist? Ja, ich. Ja, nur weil ich Thorsten kenne, aber die Mails landen halt in der Etier-Q-Fax durch ein bisschen Magie. Und das ist alles, was man wissen muss eigentlich. Gut, also Fax-Server ist nach Thema Berti angesagt. Wäre vielleicht auch klug, den New York damit einzubinden, weil der ja die Mitgliederverwaltung nach wie vor macht. Ich denke mal, wir werden uns, sobald wir das Thema angehen, erstmal einen Überblick verschaffen, wie ist der Stand der Dinge, was der Ist-Zustand. Und werden dann auch mit dem Jörg besprechen, wie denn der Sollzustand sein soll. Beziehungsweise alle, die Verwaltung machen, die mit diesem Thema in irgendeiner Weise was zu tun haben könnten. Gibt es noch Sachen zum Thema Fax-Server, die besprochen werden möchten? 3, 2, 1, nein? Okay, kommen wir zu meinem Lieblingsthema, die Aufrüstung. Da hat Timmy wohl positive Nachrichten, wenn ich das richtig deute. Ja, die positive Nachricht ist, dass ich im Namen meiner Firma bei Happyware angefragt habe mit der Seriennummer unseres Modeler-Servers und bekomme jetzt ein Angebot am Dienstag. Problematisch war nur, er durfte mir kein Angebot erstellen, weil immer noch Zahlungssperre drin stand, also beziehungsweise das Kundenkonto der Piratenpartei scheint wohl auch gesperrt gewesen zu sein, aufgrund irgendwelchen Mahnungen etc. Da ist ja damals was gewesen. Genau wie das genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Am Montag erhalte ich auf jeden Fall ein Angebot über den Arbeitsspeicher. Also ich habe jetzt angefragt, jeweils nochmal 48 GB pro Blade. Okay, wäre das Blade dann voll? Das Blade wäre dann voll, ja. Du hast letztes Mal von dieser Abkündigung berichtet. Heißt das, wenn wir Erweiterungen planen, sollten wir die bis September entscheiden? Erweiterungen hauptsächlich also die garantierte Verfügbarkeit von Einschüben der letzten Generation ist bis zum 30.09. Danach kann nicht mehr garantiert werden, dass Teile verfügbar sind, werden wahrscheinlich verfügbar sein, nur es ist halt bis dahin wird es garantiert. Bis dahin sollte man sich auch entscheiden, wie man weiter verfährt. Wenn man die Teile nimmt, dementsprechend hat man auch, also wird auch zum Beispiel mit dem geeigneten Service-Level, wird auch innerhalb der Garantiezeit dafür gesorgt, dass genügend Ersatzteile verfügbar ist. Ich würde diesen Schritt auch gehen und würde den Server generell nach Ablauf der Garantie schon mal mit planen, dass da in Zukunft was Neues angeschafft werden muss. Also generell Serversysteme sollten nach spätestens 4-5 Jahren ersetzt werden. Jetzt habe ich eine absolute dämliche Frage. Bezieht sich das auch auf Blades oder bezieht sich das ausschließlich auf Geschichten wie Arbeitsspeicher, Platten und Co.? Nein, das bezieht sich hauptsächlich auf Komponenten, die von Intel kommen. Arbeitsspeicher, Festplatten, Prozessoren zum Beispiel, gar kein Problem. Die sind komplett alle ausgenommen davon. Nur Einschübe, Chassis, Storage Controller, Netzwerkswitche. Okay. Also auf den Modular Server selbst, nicht auf Komponenten. Gut, also wenn man da noch gegebenenfalls auch ein Blade anschaffen sollte, sollte man das um diesen Zeitraum tun. Es wird empfohlen, es um diesen Zeitraum zu tun, weil dann noch wirklich 100% garantiert werden kann, dass genügend Teile verfügbar sind. Gut, und wenn man ja jetzt sieht, dass wir jetzt schon gut damit bei sind und der Wahlkampf im Prinzip demnächst erst startet und dann nächstes Jahr ja die Kommunalwahlkämpfe sind, macht es durchaus Sinn. Gut, gibt es zum Thema Aufrüstung noch irgendwelche Wortbeiträge? 3, 2, 1, dem ist nicht so. Dann kommen wir zu einem Punkt Monitoring, wo noch heißt, Warten auf Bereitstellung der VM ist vertagt worden. Wie sieht's da momentan aus? Ich würde sagen, das überdenken wir mit dem Backup zu euch mit. Also meine Überlegungen waren auch dementsprechend, wenn wir das Monitoring-System in ein anderes Rechenzentrum in Düsseldorf stellen, dementsprechend auch mit Backup-Server dahinter, dass der Backup-Server dementsprechend auch eine kleine Virtualisierung macht für Monitoring, für zum Beispiel einen E-Mail-Dienst, für Notruf, Mailinglisten zum Beispiel, dass der dafür zuständig ist, dass unsere Doku nochmal zusätzlich darauf liegt, dass dementsprechend dieser Server auch die Dienste zur Verfügung stellt. Okay, du, ich habe es erstmal reingeschrieben, dass es zusammen mit dem Backup-Konzept überdacht bzw. dann geplant wird. Genau. Supi, wenn es hier nichts mehr zu gibt. 3, 2, 1, nein. Kommen wir zu einem Punkt, den Alex gerade noch reingebracht hat. Pflichtenheft für Mumble-Entwicklung. Wie ist da der Stand der Dinge? Fragezeichen. Müssen wir uns damit beschäftigen? Ja. Es gibt da ein angefangenes Pad. Mag jemand, der den Link hat, diesen bitte mit ins Protokoll packen? Mir ist er nämlich nicht bekannt. Warte mal, ich habe das Pad mal schon mal als Ideengeber aufgezeichnet. Ich suche mal kurz meine Wiki-Seite zu dem Thema raus. Genau, bitte alles, was man so an Infomaterial, an Links hat, bitte da eintragen. Also ich habe in das Pad lange nicht mehr reingeschaut. Ich wusste nur, dass es das gibt. Okay, danke. Aber ich kann da mal kurz was zu sagen. Der Gero, der DC6, der ist ja da, der Gero. Möchtest du da was zu sagen? Ich bin überrascht, dass ich Thema bin. Eigentlich war ich da nicht drauf vorbereitet. Hat sich auch nicht viel getan seit den letzten 2 Wochen. Ja gut, dann sage ich da aber kurz was zu. Also der Gero hat da noch vor dem Landesparteitag einen Patch geschrieben zum Thema Ausblenden von Räumen. Ich bin da jetzt auch etwas überrascht von dem Thema, aber der hat da was dazu geschrieben. Das ist auch über Natenom wohl an die Entwickler von Mumble gegangen. Und jetzt warten wir darauf, dass da halt ein Entwickler von Mumble sich drum kümmert und sagt, okay, finde ich gut, und das mal in den Mumble-Zweig schmeißt. Ja, der Grund, warum ich dieses Thema aufgemacht habe, war, weil ja mal angedacht war, dass man von der Parteiseite aus halt Mittel bereitstellt, um die Entwicklung mal ein bisschen voranzutreiben, sodass halt Entwickler sich damit beschäftigen kann, halt mal ein paar Dinge, die man in dem Pflichtenheft zusammenträgt, wirklich runterzuarbeiten, damit wir halt Mumble noch effektiver nutzen können für unsere Parteiarbeit. Ich hatte auch Kontakt zu einem der Entwickler, also Direktkontakt zu den Entwicklern. Das hat auch wieder zu dem allgemeinen Ergebnis geführt. Die Entwickler sind weniger an Geld als an Manpower interessiert. Und ja, aber Manpower kann man ja kaufen mit Geld. Es muss ja nicht einer aus dem Kernteam sein. Ich denke, da kann man ja auch jemanden verpflichten, der halt dann so quereinsteigend diese Adaption macht, die wir gerne haben würden. Ja, genau. Also, wie gesagt, wollte das nochmal abwarten, was halt eben oder wie schnell oder wie die Adaption jetzt vom Gero da in den Zweig wandert. Und mal schauen, was da so die Reaktion aus dem Mumble-Entwicklerteam ist. So ein Versuchsballon in Liquid gestartet bezüglich, wie sehen die Piraten grundsätzlich halt einfach Geld für die bisherige Mumble-Entwicklung rauszuschmeißen. Also diese Abstimmung ist, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit einer Enthaltung einstimmig entschieden worden, nämlich positiv. Das könnte man bei nächster Gelegenheit nochmal Richtung Bund, also weil ich das im Liquid Feedback von NRW gemacht habe, das könnte man im Bund nochmal wiederholen und da vielleicht nochmal gucken, wie da die Resonanz ist. Es wäre cool, wenn wir das halt vorantreiben, dieses Thema ein bisschen, weil die Bereitschaft dafür ist da, die war schon im vorvorherigen Vorstand da, also noch in der Zeit von Michel Marsching und Kai Schmalenbach. Auch im letzten Vorstand war die Bereitschaft dafür da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im jetzigen Vorstand anders aussieht. Also was sie brauchen, ist halt das Pflichtenheft. Dann müssen wir halt sagen, hier, das ist das, was erledigt werden müsste. Dann das Budget bereitstellen, Ausschreibung fertig machen und dann gib ihm, was weiß ich, wie lange das dann dauert, 2-3 Monate oder so, die man dann damit bezahlt. Und das ist, denke ich mal, ein gangbarer Weg. Aber ich würde den halt jetzt gerne mal ein bisschen nach vorne bringen. Gero, hast du von deinen Dingern so einen Snapshot, den man mal ausprobieren kann? Ja, kleinen Moment, kommt in einer Sekunde in den Chat. Ich muss nur eben den Link suchen. Für Windows allerdings. Für Linux kein Binary, da fand ich nur die Quellen. Soweit wie ich den Atenom verstanden hatte, ist es keine Frage des Geldes, sondern eine Frage von Entwicklerzeit. Es bringt selbst 1 Million keinen dazu, mehr Zeit zu haben für dieses Projekt. Aber vielleicht eine andere Person. Das hatten wir doch alle schon. Es gibt Also ich selber kenne einige Leute, die die verschiedensten Programmiersprachen beherrschen und die, wenn man ihnen ausreichend vernünftiges Geld hinlegt, sind die auch bereit, das auch sowas aus sich auch in sowas einzuarbeiten. Entschuldigung, wenn ich mal so abrupt unterbreche, aber ich wollte nicht unbedingt jetzt wieder das Déjà-vu-Thema wieder rausholen. Das wurde schon mal alles diskutiert und generell die AG-Technik kann sich nicht noch weiter mit diesem Thema beschäftigen. Weil jeder hat bestimmt einen Verbesserungswunsch dazu. Wichtig ist, dass man vielleicht ein paar Kernthemen zusammenschafft, aber das sollte nicht alleine die AG Technik machen. Da sollte sich am besten eine eigene AG zu gründen. Naja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja so eine Geschichte gewesen, einfach nur, dass das Ziel ist, zu sagen, hier, wir bezahlen einen Entwickler, der das macht, was die AG Technik so zusammenträgt, dass man da gar nicht hingeht und sagt, dass es soll eine freiwillige Kiste sein, sondern einfach die Piratenpartei kauft jetzt halt einen Entwickler, der halt die und die Sachen löst. Und trotzdem bedarf es aber da einen nicht unerheblichen, meiner Meinung nach, Aufwand, Einsatz, um zu gucken, was wir denn überhaupt alles genau haben möchten. Und ich glaube, das ist das, was Timmy Wahl meint. Es geht nicht um die Programmierung, aber es muss halt jetzt erstmal alles zusammengetragen werden. Und ich fürchte auch, wenn das ist, was er damit meint, fürchte ich auch, dass das regelmäßig dann hier unsere Sitzung in Länge einfach sprengt. Das ist korrekt. Ich bin da ganz bei euch und ich glaube auch, dass das ausgegliedert werden sollte, weil das ja nicht irgendwie ein Kernthema ist. Klar, wir administrieren hier einen entsprechenden Mumble-Server, aber die Weiterentwicklung ist nicht Kernthema der AG-Technik. Also wir sind hier Administratoren und keine Weiterentwickler und auch kein Entwicklerteam. Ich wollte es nur angesprochen haben, weil wir damals im Februar in Essen halt das Thema auf dem Tisch hatten und ich weiß nicht mehr, wer sich dazu bereit erklärt hatte, das Pflichtenheft zu machen, aber ich wollte halt wissen, wie der Stand der Dinge ist. Mehr wollte ich an dem Thema gar nicht wissen. Gut, und dann bitte ich einfach jeden, der sich dazu berufen fühlt, in der Hinsicht irgendetwas zu machen, über die NRW-Infoliste eine Mail zu schreiben und zu einem Gründungstreffen der AG, wir gestalten Mumble neu, aufzurufen. Das ist jetzt nicht sarkastisch gemeint, das ist ein ernsthafter Vorschlag, dass sich da wirklich auch eine Struktur bildet, die dann gegebenenfalls in anderen Landesverbänden oder andere Möglichkeiten sucht, mit Mitgliedern in Kontakt zu treten, welche Wünsche sie gegebenenfalls noch haben. Wenn ich da kurz einhaken darf, ihr stellt euch das ein bisschen einfach vor. Also dieser Kanalfilter-Patch, so trivial der am Ende aussieht, hat mich 3 volle Manntage gekostet. Ich stelle mir das in ganz kurz. Ja, Moment. Das hat er nicht deswegen, weil ich nicht programmieren kann, ich mache das einen lieben langen Tag, sondern weil da Qt mit drin ist und man dann eine ganze Masse eingeweiht und verstanden haben muss. Das ist nicht für jeden sofort zu machen und da werdet ihr auch nicht irgendwo mal eben in 10 Minuten Programmierer herholen. Zweite Anmerkung zu dem Vorschlag, ihr wollt wirklich ernsthaft einen Piraten-Mumble-Fork haben, das war nämlich bis jetzt Konsens, dass wir das eigentlich nicht wollen. Und dann habt ihr sofort das Problem, müsst ihr ans Mumble-Kernteam dran, die sich seit etlichen Wochen Zeit lassen, meinen Patch zu integrieren. Geschweige denn, ihn überhaupt irgendwo zur Kenntnis zu nehmen, je nachdem. Gut, ich glaube, du hast mich missverstanden. Also ich hoffe es zumindest. Es war für mich nie Absicht, einen Pool zu finden, die Erweiterung programmiert. Ich meinte, eine AG sich zusammenzusetzen, die einfach nur sammelt und ein Pflichtenheft erstellt, um diese Sachen dann gegen Bezahlung weiterzureichen. Es geht mir nicht darum, dass sich jetzt hier Leute zusammensuchen sollen, die die Entwicklung oder Sachen programmieren oder gar einen eigenen NRW-Fork oder Piraten-Fork machen, sondern einfach nur ein Pflichtenheft erstellen, ein logischen Pflichtenheft mit möglichst weit umfassenden Input. Darum ging es mir, nicht um die Entwicklung. Ja, okay. Also ich war derjenige, der halt gesagt hat, ich trage mal die ganzen Wünsche bezüglich der Mumble-Erweiterung zusammen. Und guck mal von wegen, ob man daraus ein Pflichtenheft macht. Ich bin momentan eben nicht weiter als halt eben eine Wiki-Seite. Die Wiki-Seite wird auch von anderen Leuten wahrgenommen und halt eben, ich habe gerade nochmal geguckt, da sind also irgendwie 2 Leute schon gewesen, die halt so ihre eigenen Wünsche eingetragen haben. Wie gesagt, ich werde mich da mal drum bemühen und werde mal gucken, ob wir da irgendwie eine AG ohne Struktur reinkriegen, dass wir da halt Leute haben, die in der Lage sind, in der Richtung quasi so einen Entwickler zu verstehen, zu monitoren und dem dann halt irgendwie Input zu geben. Ja, würde ich gerne unterstützen. Gibt es dann zum Thema Pflichtenheft für die Mumble-Entwicklung noch Gesprächsbedarf? 3, 2, 1, dann scheint dem nicht so. Bevor ich jetzt zu dem Punkt Sonstiges komme, müssen wir noch einmal ganz kurz das Thema offene Tickets ansprechen. Im Prinzip bleiben jetzt noch 2 Tickets übrig. Eins wurde geschlossen, das andere ist bereits vergeben. Darkwind hat sich ebenfalls schon eingeschnappt und bei dem noch offenen Ticket geht es um eine Lime-Service. Aufsetzungsanfrage, da muss aber noch seitens des Vorstandes entschieden werden. Ich habe jetzt gerade mal versucht, das rauszufinden. Wenn ich das gerade richtig gelesen habe, ist diese Entscheidung noch vertagt worden. Dementsprechend gibt es auch für dieses Ticket keinen akuten Handlungsbedarf. Damit sind keine offenen Tickets ohne Inhaber. Und dann kann dieser Punkt auch geschlossen werden. Damit springen wir zum letzten Punkt Sonstiges. Mit dem Entschuldigung? Ja? AG oder PG? Lese ich jetzt gerade im Protokoll. Die Projektgruppe ist ja irgendwann abgeschlossen. Wenn das Pflichtenheft da ist und die Entwicklung durch ist, dann gibt es ja keinen Grund mehr, das weiter voranzutreiben. Das ist auch sowas von egal, wie ihr das Ding nennt. Gut, okay, Entschuldigung. Okay, mach mal. Achso, dann guten Abend erstmal und ich würde gerne, weil ihr gerade beim Punkt Ticket wart, einmal das kurz zum Bestätigen. Ein Lime-Survey kommt, wenn wir genau eine Umfrage eventuell dafür haben. Ich wollte aber nachfragen, habt ihr das Ralf-Ticket soweit bearbeitet und durch? Ich bin da noch dran, weil da sind leider viele Komponenten, die da mit reinstimmen. Er hat so einen Rundumschlag gemacht, der auch Bundes-IT und alles mit einbegreift. Okay. Gleich bei Sonstiges melde ich mich nochmal dran. Erstmal danke soweit. Gut, dann kannst du dich hinten anreihen. Momentan gibt es als erstes Ideen Redmine für Technik zur Planung und Verfolgung von Changes, Roadmaps etc. Gibt es da einen aktuellen Veränderungsstand zu? Nö. Wunderbar. Portal? Nö. Wunderbar. Map-Server? Der kann da eigentlich raus. Wunderbar. Und dann gibt es noch die Hilfe aus Sachsen. Moment, stopp mal kurz. Warum kann der Map-Server raus? Also wir reden von dem Karten, also Plakatierungskarte, richtig? Ja. Warum kann der raus? Gibt es dazu Gesprächsbedarf jetzt spontan oder wie? Er funktioniert nicht. Okay, jetzt gibt es Gesprächsbedarf. Warum funktioniert er nicht und was funktioniert nicht? Der Jan Scheibal hatte bei uns einen auf der Basis von OpenStreetMap aufgesetzt. Und als er ihn am Laufen hatte, hat OpenStreetMap eine Totalrevision seiner API gemacht und seitdem läuft er nicht. Oh fuck, okay. Das heißt, er hat jetzt auch nicht nochmal vor, die Entwicklung nochmal neu anzufangen, sodass das wieder gerade gezogen wird? Er hat es eigentlich schon vor längerer Zeit eingestellt. Er war auch noch nicht ganz fertig damit. Das heißt, funktionieren mit Eintragen ging irgendwie nie richtig. Er lief so halbwegs, aber da hat er, glaube ich, keine Zeit mehr für. Okay, wer hat Zugriff auf den Kram? Ich frage gerade mal nach. Keine Panik. Zugriff auf den Map-Server haben, wenn ich jetzt die entsprechende Liste finde. Weiß einer von euch die End-IP? Die interne? Also ich habe auch Maps haben momentan Root, M. Braun, Ahn, Jan Zugriff drauf. Genau, da hat gerade Martin, Ahn und Jan Zugriff drauf. Okay. Das heißt, wenn du dich damit auskennst oder wie auch immer, müsste man deinen SSH-Key von Ahn oder so dort ebenfalls eintragen lassen. Auskennt tue ich mich nicht, aber bin gerade dabei, da halt nochmal so eine Gruppe aufzusetzen, die sich damit beschäftigen will. Gut, dann wende dich bitte entsprechend an Arndt, um gegebenenfalls sein Key einzutragen. So, gibt's denn jetzt dann spontan zu Maps noch etwas? Ich meine, man kann ja jetzt wieder zurück reintragen. Wenn nicht, Hilfe Sachsen, Bubimann Korax. Da Bubimann nicht da ist, würde ich Korax bitten, kurz und knapp da ein, zwei Informationen anzubringen. Ja, guten Abend. Zwei Sachen. Ich bin ja immer auch mit anderen Landesverbänden in Kontakt und so weiter. Da bin ich letztens bei denen reingestolpert. Sind zwei Sachen. Die eine ist, die haben wohl Ärger mit ihrem Anbieter, mit Hetzner oder was. Keine Ahnung. Die brauchen irgendwie wohl kurzfristig. Da wollten die aber auch, wollte Bubimann sich drum kümmern. Den habe ich gefunden und dann da reingezerrt. IPv4-Adressen bräuchten die wohl 10 Stück von. Da wollte Bubimann aber irgendwie ein Ticket zu aufmachen oder keine Ahnung, was daraus jetzt geworden ist. Müsst ihr den fragen, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Wollt ihr jetzt darüber quatschen, weil ich habe noch eine zweite Sache. Ja, also wir sind gerade eben im Bereich Sonstiges, dann lass uns doch eben ganz kurz über die Geschichte mit Sachsen plaudern. Also Sachsen sind zwei Teile. Der erste war IPv4, IP-Adressen bräuchten die wohl. Das war die erste Sache, das müsste aber Bubimann eigentlich wissen. Und die zweite ist, ich habe mal vor Jahren mit denen gesprochen, über Mailadressen, auch mit dem Martin Braun. Und damals hieß es, die wollten, wie wir das haben, für jedes Mitglied eine Piratenpartei-NRW.de Adresse. Das wollte der damalige Vorstand nicht, weil die der Meinung waren, also der damalige, sie seien kein Mail-Provider und so. Ich habe mit dem Martin, ist aber schon über ein Jahr her, damals drüber gesprochen, und der sagt, es wäre eigentlich kein Problem. Die haben jetzt 900 Mitglieder offiziell. Es kennt jeder die 10% und so weiter und so. Wollte ich aber jetzt Rückfrage halten, weil ich der Meinung bin, falls der neue Vorstand, und da scheint wohl was, eine andere Denke jetzt zu herrschen, dass wir die hosten können. Also so 200-300 Piraten Sachsen Mailadressen. Für einen kleinen Obolus oder irgendwie oder eine Gefälligkeit oder keine Ahnung, also Mister. Brauchen die mehr als ein Subnetz? Ich habe noch nicht mal verstanden, was du gesagt hast. Gut, dann ist die Sache eigentlich nichts anderes, als wirklich jemand aus Sachsen nochmal zu bitten, wirklich sich montags dann hier mit einzureihen, um das zu klären, was die jetzt genau haben wollen, oder ein Ticket, ein aussagekräftiges Ticket einfach an technik@piratenpartei-nrw, weil ich meine, prinzipiell würde ich sagen, selbstverständlich, gerade im Wahlkampf grenzübergreifende Amtshilfe leisten, auf jeden Fall. Immerhin ziehen wir entweder alle ein oder irgendwie keiner. Aber ich möchte nichts beschließen oder abstimmen, wenn ich nicht wenigstens weiß, um welche Sachen es sich handelt. Ich meine, wir müssen gerade selbst irgendwie unsere Blades nochmal mit Arbeitsspeichern nachrüsten. Natürlich prinzipiell bin ich dafür, dass jeder, der wirklich gerade akut Hilfe hat, zu unterstützen, aber bitte dann Infos. Dass du die jetzt nicht liefern kannst, ist mir klar und ist auch kein Vorwurf, aber wenn du da irgendwie nochmal an die Leute wenden kannst, dass sie gegebenenfalls selbst eben einen aussagekräftiges du hackst. Ein aussagekräftiges Ticket eröffnen. Boah. Ja, also das mit den IP-Adressen, da habe ich Mr. Buhlmann Bescheid wissen, da kann ich gar nichts zu sagen. Und mit den Mailadressen, das alt auch nicht, das war jetzt nur, bevor ich denen da Scheiße erzähle, ich bin ja kein Mitglied der AG Technik und so, dass das grob in Ordnung geht, prinzipiell also. Nicht, dass ich denen da was verspreche, wo ihr sagt, tut uns leid, geht nicht. Dafür müssten wir erstmal genau wissen, was sie eigentlich möchten. Ja, das hat der Unterstrich gerade versucht, abgehakt zu sagen. Ja, Ticket und genau aufschreiben, was genau, ja. Ja, weil wir können, sag ich mal, 10 IP-Adressen etc., das ist zu pauschal, da müssen wir genauere Informationen haben. Du hattest auch mit den E-Mail-Adressen angesprochen, was die AG-Technik überhaupt machen könnte, wäre eigene Maschinen zur Verfügung stellen, eigene virtuelle Maschinen. Eine Integration in den Mail-Server von NRW ist, glaube ich, gar nicht zulässig. Ist wahrscheinlich möglich, würde ich aber abraten. Ich glaube... Der Unterstrich hat gerade Probleme. Ja, ich glaube... Da bin ich wieder. Es tut mir leid. Irgendwie stand bei mir gerade, der entfernte Rechner hat die Verbindung geschlossen. Und er hatte bei mir auch nichts mehr angezeigt. Hört man mich denn jetzt wenigstens wieder? Ja. Das ist die übliche Zwangsabschaltung einmal am Tag von Mumble, dann kommt immer genau diese Meldung. Ah, okay. Dann hätten wir aber alle rausfliegen müssen. Bitte einmal weitermachen. Genau. Also wie gesagt, prinzipiell einmal ein Ticket an Technik@ mit aussagekräftigen Sachen, so oder so. Ich will da jetzt Bubimann irgendwie nicht als Sündenbock herstellen, aber das kann immer mal passieren. Darum immer die offiziellen Wege angehen, dann werden auch alle informiert. Sagt mir nochmal die Mailadresse oder kann die mal jemand am besten in den Chat schreiben? Sicher das. Und ich hätte noch den Kommentar, ich glaube, es geht da auch eher darum, dass die virtuelle Maschinen haben wollen. Ja, natürlich, aber trotzdem muss da klargestellt werden, was für Anforderungen die virtuellen Maschinen haben, wie viel Arbeitsspeicher die brauchen, wie viel Power, wie viel Festplattenspeicher und. Dann kann man... Da bin ich deiner Meinung. Es geht da nur um die Frage Station in Infrastruktur von NRW oder halt was Eigenes. Gut, aber dann würde ich diesen Punkt jetzt erstmal nur zur Seite legen, im Prinzip vertagen, mit der Hoffnung, dass nächste Woche entweder jemand da ist und oder ein entsprechendes Ticket erstellt wurde. Gibt es dazu Gegensprache? Dem ist nicht so. Dann habe ich jetzt hier gerade noch zwei weitere Punkte aufploppen sehen. NRW-Pads und wie heißt das Team? Bei dem alten war es ja die Teamfunktion manuell hinzuprogrammiert. Also die Basisinstanz ist ein Lite, aber eben mit Teamfunktion. Gehen wir jetzt ehrlich gesagt persönlich nur um die Ansicht von dem Teil. Okay, dann sind die Fragen schon mal soweit geklärt. Gibt es irgendwelche Probleme, wenn ich dich jetzt aus der Gruppe Forschern rausschmeiße und das dementsprechend mal, dass wir unsere Sachen hier archivieren können? Nee, ich hatte mich nur noch drin gelassen, um andere einzu, aber du bist jetzt okay, auch drin, dann kannst du es übernehmen. Sehr schön, sehr schön. Okay, damit ist der Punkt schon gut. Dir ist schon klar, dass das bedeutet, dass die Datenbankstruktur dann fix bleibt. Was? Wenn der Vorstand mit seinen ganzen offiziellen Pads da jetzt draufzieht. Nein. Nein, die muss auch nicht fix bleiben oder sowas anderes, nur ich würde erstmal schon mal anfangen, gerne ein paar Sachen hier auszulagern. Wenn da jetzt einmal komplett neu resettet werden müsste und sowas, kurzer Hinweis, dann kann ich die Sache auch nochmal rausziehen. Ich werde jetzt zweit archivieren. Nur, weil wir auf jeden Fall Pad sich halt anbieten, aber die eine andere Lösung brauchen als die offiziellen Piratenpartei-NRW, Piratenpartei.de Pads halt. Also wenn ihr das jederzeit was ändern, löschen, schmeißen wollt, gebt was kurze Mitteilung, macht da einfach, das ist alles kein Problem. Dabei meine Frage an Lennart, hast du schon mal eine Übersicht, wie lange du noch brauchen würdest, sie gegebenenfalls auf das neue Send umzuziehen? Dumme Frage, gehört das noch zur Sitzung? Ja, ist ein offizieller Antrag zu unter Sonstiges. Also ich wollte auch einfach nur ein Ja oder Nein, der Rest kann dann nachher besprochen werden. Nein. Okay, und dann hat Daniel noch den Punkt Wiki-Admins. Ja, die Frage kam heute auch, als ich die NRW-Seite mal das Portal mal ein bisschen gemacht habe. Wer ist eigentlich, ich verstehe das mit diesen ganzen Wiki-Admins und Wiki-Gärtnern und Wiki-Beauftragten nicht. Auch wenn ihr das gleich besprechen wollt, können wir das auch außerhalb der Sitzung machen. Also Wiki ist ja prinzipiell erstmal Bundes-IT. Und hat die AG-Technik überhaupt nichts mit dem Wiki zu tun, ne? Richtig. Richtig. Also ja, wir haben einen, Goxi ist doch Wiki-Admin irgendwie, oder nicht? Goxi ist aber nicht Mitglied der AG-Technik, oder? Nö. Okay, dann wundere ich mich, ja, dann ist das noch mehr verwirrend, weil er halt bei uns als Beauftragter für Wiki irgendwie IT NRW steht, deswegen. Gut, dann... Nee, beides ist richtig. Der Wiki ist Bundessache, die AG-Technik hat mit dem Wiki nichts zu tun und was ihr braucht, ist ein Bürokrat, wenn ihr irgendwelche neuen Admins braucht für irgendwelche Bereiche. Okay, sprich, ich wende mich an die Bundestechnik oder Wiki-Admins, was auch immer, oder die Leute, die nur Admins sind und die machen das dann. Nee, nicht Admins. Das können Admins nicht regeln. Ich kann das nicht regeln. Da müsst du einen Bürokraten für haben. Ja, und wo krieg ich den her? Steuerrat. Der Alexander Reinsch war mal einer. Ja, darum geht's ja. Der soll das wieder werden. Und ich wollte das bei der Gelegenheit nochmal kapieren. Dafür. Gut, aber das hat mit der AG-Technik ja, okay. Nichts zu tun, weil wir haben im Prinzip nichts mehr, dann kommen wenigstens die vom, wenn jetzt nicht noch einer hier schreit, haben wir nämlich unter dem Punkt Sonstiges abgehakt. Reicht noch etwas? Ganz kurz, bezüglich meines Punktes, ich war ja vorher nicht da. An wen muss ich, soll sich der Fitz melden bezüglich der VPN-Verbindung? Ans Ticketsystem. Ans Ticketsystem, ich schnappe mir dann das Ticket und erstelle dem Fitz einen VPN-Zugriff. Er hat dementsprechend noch einen. Er hat noch einen VPN-Zugang. Sollte er das Zertifikat gelöscht haben, werde ich bald echt ein Sparschwein auf den Tisch stellen. Gut. Dann ist schließlich hier mit den Punkten Sonstiges. Der nächste Termin ist am 27.05.2013, 21 Uhr. Wer jetzt schon weiß, dass er später kommt oder fehlt, möge sich wie Storm Pirate entsprechend eintragen. Und wenn jetzt sich noch einer ganz laut hier ruft. Hier. Ja? Noch das zum offiziellen Teil zum Thema VPN. Storm Pirate, ich brauche die IP-Adresse. Dementsprechend auch der Maschine, die interne. 122. Ja gut, das bitte in den Ticket packen. Okay, wenn jetzt keiner mehr hier ruft, 3, 2, 1, schließe ich um 22.29 Uhr und 42 Sekunden die Sitzung. Damit haben wir knapp etwas mehr als eine Stunde getagt. Es ging erstaunlich flott. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit, bei allen Gästen fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Restpfingstmontag und sag mal bis nächste Woche. Ich würde auch nochmal kurz was sagen und zwar bitte ich die aktiven Leute der AG-Technik nächste Woche Montag, wenn es geht, zahlreich zu erscheinen. Da bis dahin werde ich alles, denke ich mal, mit Lennart und Arndt durchgearbeitet haben, dass wir auch das Konzept dementsprechend begutachten können, weil da sehe ich ganz klar Handlungsbedarf in Sachen Backup. Gut, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Pfingstmontag und wir sehen uns nächste Woche. Gut, und damit au revoir Sitzung. Daniel, wenn du irgendwas willst, was erledigt werden soll, Moment. Bleibt auch dir nichts anderes übrig, als einfach ein Ticket an wiki@helpdesk zu schreiben. Ich sag mal tschüss, ich muss weg. Tschüss. Ich bin aber vorhin durchgestöbert, was laut Wiki eben noch als aktuell alles an Admins und sonst was herumfleucht und da ist mir auch die Augen aus dem Kopf gefallen. Darkwing, du kannst, glaube ich, die Aufnahme stoppen.